Dies ist eine Mumpitz und Glitzer Podcast Produktion. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du uns unterstützen möchtest, dann empfehle uns weiter oder bestell dir eins unserer fabelhaften Shirts. Weitere Infos zu anderen Projekten und wie du uns unterstützen kannst, findest du unter mainzgas.de. Willkommen bei Mumpitz und Glitzer, Rewatch, Sex and the City, Folge Nummer 11, die große Dürre. Hallo Nils. Hallo Chris. Wir fangen mal wieder mit deiner Inhaltsangabe an. Okay. In dieser Folge gehen die vier Freundinnen der Frage nach, wie oft Sex haben normal ist. Bei Carrie kommt es zu einer Durststrecke von mehreren Tagen, nachdem sie versehentlich in Bigs Gegenwart furzt. Miranda hat bereits seit 3 Monaten keinen Sex mehr gehabt, aber auch eine entnervte Konfrontation eines Catcallers ändert daran nichts. Samantha übt sich in Askese mit ihrem heißen Yogalehrer, hält aber letztendlich nicht durch. Und Charlotte findet sich am Ende nicht damit ab, welche Nebenwirkungen Prozac auf ihren neuen Freund hat. Also wirklich, was für eine Folge war das denn? Ich, die war so großartig. Ja, ich fand sie auch toll. Und alle hatten eine gute Geschichte. Ja, alle. Das war, alle vier Geschichten waren cool und alle passten irgendwie zu dem Thema. Und ja, wobei es, also Mirandas Geschichte war jetzt nicht so ausgearbeitet, aber ich habe wieder festgestellt, dass sie mein Lieblingscharakter ist. Ja, unfassbar. Die ist echt so großartig. Wir können ja damit anfangen. Miranda hat ja jetzt 3 Monate lang keinen Sex gehabt und ist natürlich dementsprechend ein bisschen frustriert, nachdem Carrie meinte, sie hat 3 Tage keinen Sex gehabt und die ist schon frustriert. Und sie hat ja jetzt ein Hobby entwickelt, kann man das so sagen? Sie rettet single-handedly Blockbuster. Was genau. Ja nicht klappt, weil die dann relativ schnell pleite gehen danach. Aber ja, damals war Blockbuster der heiße Scheiß, oder? Ja, absolut. Gab es die eigentlich in Deutschland? Ja, gab es. Stimmt, doch, ja. Ja, im Alex gab es einen ganz großen, der dann irgendwann dicht gemacht hat. Da stand man dann auf dem, wollte irgendwas ausleihen und dann war der weg. Der war toll, weil da konnte man die Filme einfach einwerfen. So war das doch, oder? Ich war, glaube ich, nicht bei Blockbuster. Ich war woanders, auch nur ganz kurz, und habe mir da Horrorfilme und Filme ausgeliehen, die ich nicht alleine ausleihen durfte. Das war auch der Hauptgrund, warum man da hingegangen ist. Das war so ein bisschen immer ein ganz komisches Erlebnis, finde ich. Ich bin auch ganz froh, dass das nicht mehr nötig ist. Videotheken? Ja. Ich mochte das eigentlich. Wobei, ich muss mich korrigieren, also die letzte Videothek, in der ich war, das war auch so ein neumodisches Ding, das war so tatsächlich so ein kleines Häuschen, wo du auch reingehen konntest, dann hast du deinen Fingerabdruck sozusagen draufgelegt oder, ne, und dann konntest du die CD. Also voll automatisiert. Ja, genau, da konntest du die CD dann reinwerfen und das war auch ganz cool, aber das hielt sich auch nicht sehr lang. Das war CD. Ja, also Blu-ray war, nicht genau. Blu-ray, sondern DVD, so, diese ganzen Medien. Ja, ich glaube, so eine habe ich hier auch noch gesehen, so wie ein Zigarettenautomat oder so, wo man sich einfach nur noch die DVD ausgeben lässt oder so. Mhm, genau, sowas in der Art, weil das, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau aussah. Auf jeden Fall war das sehr, sehr interessant und war auch nicht so teuer. Und wenn man innerhalb von einem bestimmten Zeitraum das Ganze zurückgegeben hat, dann war das sogar richtig günstig und fast wie umsonst, also. Ja. Ach ja. Ja, aber die gibt's ja nicht mehr. Und Miranda wird dann ja auch richtig schön von Bauarbeiter. Bauarbeiter, genau, angemacht. So ein italienischer Macho, der sich das ein wenig dann anders vorgestellt hat, nachdem Miranda dann irgendwann zum Schluss total entnervt, weil, ja los, komm, nimm mich. Ich hab, was du brauchst. Ich hab, was du willst. Redest du mit mir? Wow, das Mädchen hat angebissen, Männer. Du hast, was ich brauche? Du hast, was ich will? Aha. Was ich brauche, ist ein anständiger Fick. Was ich will, ist ein anständiger Fick. Ich will einen richtigen Fick. Vorsichtig, junge Frau, ich bin verheiratet. Große Schnauze und nichts dahinter. Was für ein Gavone. Ja, von der lässt du lieber die Finger, wenn sie stinkig ist. Ich weiß auch gar nicht, ob das so in die Sex-Ecke passt oder nicht oder so. Aber diese Catcalling, also dieses Hinterherrufen mal aufzugreifen. Ja. Der 20 Jahre bevor es hier in Deutschland ankommt, so in der Aufschreidebatte und so. Mhm. Das fand ich ganz lustig, dass das da schon so vorweggenommen wird. Und dass man es natürlich wunderbar brechen kann, indem man darauf eingeht und damit nun am allerwenigsten gerechnet wird. Das. Ja, das ist, ich glaube, damit kann man tatsächlich sehr, sehr viel bewirken, weil die meisten nicht damit rechnen, überhaupt irgendwie eine Reaktion zu bekommen, außer irgendwie ignoriert zu werden. Das sieht man ja ganz häufig bei diesen ganzen jugendlichen Prollos, die in der Clique unterwegs sind und irgendwelche Mädels anmachen. Und da kommt dann halt meistens nichts zurück und die belassen das dann dabei. Ja, das war Miranda und Carrie hat im Bett gepupst. Und das ist ja so ein Riesending. Nein, gefurzt. Sagst du richtig, gefurzt, wie es war. Genau. Also, ich meine, du bist ja auch schon seit Jahrzehnten gefühlt in einer Beziehung und du weißt, wie das ist, wenn Menschen Menschen sind und dann pupst man dann halt einfach. Und die macht ja so ein Riesending. Kann es sogar bei Charlotte, wenn sie mit, also über Charlotte, mit Charlotte darüber spricht, was passiert ist, nicht aussprechen, dass sie gepupst hat in der Nähe von Big. Ja, das ist lustig, oder? Sie ist die drei Freundinnen, denen sie das nacheinander erzählt, obwohl sie denen das natürlich eigentlich nicht erzählen möchte, sind quasi so abgestuft in, also okay, der kann ich das sagen, okay, bei der weiß ich nicht, ob ich es, naja, ich sag's ihr, und dann so, Charlotte wollte ich es eigentlich nicht erzählen, aber na gut, ich sag's ihr. Ja, also ja, die Debatte, ich habe das einfach mal wieder auf so ein Amerika-Europa-Ding geschoben, weil ich meine, man hat Sex miteinander, also gibt es jenseits davon noch Intimitäten, die man nicht zu teilen bereit ist? Das verstehe ich immer nicht so ganz. Ja, naja, es kommt halt immer drauf an. Es gibt ja auch die Leute, die dann halt nicht bei Tageslicht Sex haben oder nur in Missionarstellungen und solche Geschichten. Nee, aber. Ja, war schon auf jeden Fall interessant. Ich fand auch dieses Pupskissen-Ding, was das war so lustig. Großartig, wie er damit umgegangen ist. Nur sie ist dann halt so, natürlich hat sie sich versucht, da wieder zu hinterfragen und ob das jetzt irgendwie das Ende ist vom erotischen Zweierlei und das ist halt mal wieder so Carrie, so Nerv-Carrie irgendwie. So, ich bin gerade 16 und kicher, kicher, pups, pups. Also, war aber schon sehr lustig. Nancy ist nicht sogar später noch so? Also sich selber, dass sie sich selber gar nicht erkennt, sich in der Beziehung hinterfragt quasi. Also ihr ist das ja auch klar, dass sie irgendwie anders drauf ist. Weil sie diese Rollen spielt, die, wie nennt sie das, die Kostümchen Carrie oder sowas in der Art. Also wenn sie da sich dann irgendwie schick macht und nach außen hin versucht, die perfekte Freundin zu sein. Ja. Die ist halt nicht perfekt, weil sie ein Mensch ist und weil sie pupst. Und das heißt, wenn sie mit ihm alleine ist, dann ist sie die perfekte Beziehungs-Carrie und da passt dann eben Furzen nicht rein. Genau. Ich glaube, das ist aber bei vielen relativ am Anfang von einer Beziehung so ein ganz, ganz großes Thema, auch wenn es jetzt nicht Amerikaner sind, sondern man möchte sich dann halt im besten Licht darstellen und da passt das dann irgendwann nicht. Da gibt es, glaube ich, so eine ganz feine Linie und irgendwann durchbricht man diese Linie und dann ist es normal. Ganz am Anfang ist einem doch alles egal, oder? Nee, ganz andersrum. Also ganz dunkel mich zu erinnern. Nein. Am Anfang möchte man ja perfekt rüberkommen und man möchte. Aber am Anfang. Echt? Ja, und dann wird das dann immer schlimmer und dann irgendwann ist man dann halt die Person, die man eigentlich auch ist. Man muss sich nicht so wirklich verstellen oder zurückhalten. Also nach meiner Erfahrung, wobei die sind ja jetzt auch schon länger zusammen, aber ich dachte so, die ersten Wochen oder so existiert man selber, also bei mir war es jedenfalls so, dass man für sich selber gar nicht existiert, sondern nur über den anderen nachdenkt und sowieso eigentlich nur Sex hat und so. Ja. Und dann irgendwann fragt man sich, wer sind dieses Wir, das da plötzlich existiert oder so. Und ich glaube, das sind wir ja doch jetzt. Also die hatte ja genau, an dem Punkt sind wir jetzt. Und dann fängt sie halt an, sich selber dahin zu hinterfragen. Aber ja. Genau, dann haben wir Samantha. Samantha macht gerade Yoga und lernt einen Yogi kennen, der von Carrie ganz nett Siddhartha genannt wird. Der heißt doch gar, also man erfährt seinen richtigen Namen dann gar nicht mehr, oder? Nee, gar nicht. Also ich habe versucht drauf zu achten, aber seinen echten Namen erfährt man nicht, deswegen bleibt er dann die ganze Zeit Siddhartha. Und der ist, der lebt abstinent, also der hat gar keinen Sex, was für Samantha die größte Perversion ist überhaupt. Weil sie sich das gar nicht vorstellen könnte. Und naja, sie versucht es dann auch, abstinent zu sein und dreht fast durch und wird dann total aggressiv. Und das kann ja dann auch nur eine Woche gewesen sein bei ihr, oder? Meinst du so lange? Mal. Also ich habe das eher irgendwie so als drei, okay. Vier Tage. Vielleicht noch drei, vier Tage, ich weiß es nicht. Irgendwann knickt sie dann halt ein und dann ist sie dann in so einer Yogastunde und pfeift den Nachbarn nebenan zu, ob der denn gerne ficken will. Der sie erstmal natürlich nicht hört und dann steht sie auf und sagt, willst du ficken? Der, ja klar, natürlich. Und Siddhartha guckt, die Schweißperlen tropfen herunter und er stellt sich wahrscheinlich vor, wie die beiden dann Sex miteinander haben. Ja, ist auch eine sehr, sehr schöne Situation. Ja. Ja, und dann haben wir natürlich wieder Charlotte und Charlotte hat dann eine sehr, sehr interessante Rolle. Sie hat ja nämlich jemanden kennengelernt, vielleicht magst du das mal erzählen. Sie lernt jemanden kennen, mit dem sie dann schon mehrere Wochen zusammen ist, bevor sie ihn Carrie vorstellt. Genau. Woraufhin Carrie feststellt, dass sie den Typen schon kennt und auch schon mal Sex mit ihm hatte. Was auch eine ganz komische Situation ist, also in dem Moment. So, wie reagierst du dann da drauf? Vor allem, du hattest ja schon mal Sex mit dieser Person und ich glaube, also vor allem bei Heteros ist das halt auch so extrem awkward, ne, wenn man darüber spricht. Vielleicht, ja. Ich weiß es nicht so genau. Ich stelle mir das zumindest sehr vor, weil die häufig immer so ein bisschen, ja, eigenartig auf sowas reagieren, auf so Sexthemen. Vor allem, wenn sie so Anfang 30, Mitte 30 sind, das ist, glaube ich, immer so ein bisschen problematisch. Stelle ich mir zumindest mal vor. Awkward macht es das bestimmt vor allem, dass es halt der Freund von ihrer neuen, von ihrer besten Freundin ist. Ja, und vor allem, weil er ja irgendwie so ein extremer Sexfanatiker gewesen ist angeblich. So ein Sexmaniac, Sexbesessener, sagt er. Sie. Sie, genau, sagt sie. Harry sagt Sexbesessen. Genau, und da ist nämlich das Problem, Charlotte wartet ja immer so ein paar Tage, das hatten wir ja schon in anderen Folgen. Und als sie dann von Carrie hört, dass er eigentlich so ein extremer sexbesessener Typ ist und normalerweise täglich irgendwie Sex haben möchte, ist sie natürlich dann extrem gerührt, dass er sich so zurückgenommen hat, nur für sie, bis sie dann herauskriegt, dass er auf Prozac ist und überhaupt gar keinen Bock auf Sex hat. Das ist auch so super katholisch, oder? Diese... Oh, du opferst dich für mich auf und hältst, oder na, eigentlich sogar fast protestantisch und hältst deine Gelüste im Zaum. Jetzt bewundere ich dich, dafür schlafe ich mit dir. Ja, furchtbar. Also, naja, auf jeden Fall kriegt er dann auch keinen hoch und sie versucht ja alles und rubbelt und bläst und macht und aber nichts passiert. Und die tut mir dann auch irgendwann leid und zum Schluss kommt dann halt auch so die Frage von ihm, möchtest du einen sexbesessenen Typen, der permanent nur an Sex denkt oder jemanden, mit dem du halt eine schöne Zeit erlebst? Und dann guckt sie ihn an, überlegt ganz kurz und meint so, nö, eigentlich habe ich ja auch ein bisschen Bock zu vögeln. Was halt so überhaupt nicht Charlotte ist, finde ich. Zumindest nicht das, was sie so nach außen zu erkennen gibt. Ja, genau. Das ist meine Einsicht oder so. Ja, genau. Also wir haben sie ja schon als sexbesessene Dildo, Vibrator, Tante kennengelernt. Und das kann sie sich dann eigentlich auch nicht vorstellen, dann ohne einen Mann dann zu leben. Abhängig vom Rabbit. Das war echt gut. Ah, ja. Da fällt mir ein, das hat jetzt gar nichts, aber vielleicht als kleiner Nachtrag. Ja. Da habe ich neulich in einem Podcast, der immer Werbung macht für den amerikanischen Online-Sex-Store Adam and Eve. Ja. Da hat der Typ, der die Anpreisungen macht, also der die Werbung einspricht von dem Podcast, der hat erwähnt, was die so Interessantes im Sortiment haben. Und der hatte da irgendwie einen besonderen Cockring erwähnt. Und danach hat er dann gesagt, und bei Frauen besonders beliebt sei der Rabbit. Also... Scheinbar gibt es das Ding wirklich und wenn, ja, dann ist es seit 25 Jahren ein Verkaufsschlager. Also ich habe das tatsächlich schon mal live gesehen. Also es gibt die tatsächlich. Aha. Das sieht auch sehr interessant aus. Und auch mit Plüsch. Also und auch mit diesen Bällchen drin und so. Ja, die Bällchen. Also es ist jetzt nicht so ungewöhnlich, diese Bällchen, die sich dann so komisch drehen, um diese Stimulation dann zu haben. Also so komplett ungewöhnlich ist das jetzt nicht. Ich fand es so lustig, dass das Produkt genauso heißt wie in der Folge halt. Mhm. Ja, ist ja auch dieser kleine Klitoris-Stimulator, der so ein bisschen aussieht wie so ein Häschen, oder es ist ein Häschen, ne, das sich dann so festhält. Ja, gab es dann noch ein Thema? Genau, stimmt. Was ganz, ganz komisch ist, und das ist auch ein Fehler von dieser Folge, wenn Carrie aus dem Fenster guckt, sieht sie ihre Nachbarn. Ja. Genau, und die vögeln die ganze Zeit, stundenlang. Also, da treffen die sich dann auch irgendwann und gucken aufs Fenster, was eins meiner Lieblingsszenen ist. Ja, das ist großartig. Alle vier Freundinnen mit Popcorn und Gummibärchen. Die Nachbarn bei Vögeln zu. Die wirklich aussehen, als würden sie in einem Softporno mitspielen. Also dieser Typ, wie er sie dann auch hält und dann mit dieser Mähne, es hat alles sowas wahnsinnig 90er Jahre Emanuel läuft im Nachtprogramm auf RTL 2. Definitiv. Sehr großartig. Aber der Fehler ist, normalerweise, wenn Carrie rausguckt, kann sie gar keine Nachbarn so dicht sehen. Denn davor ist eine kleine Straße und auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist dann auch eine Häuserreihe. Aber so nah kommt sie denen ja auch gar nicht. Ein Bruch in der Continuity. Furchtbar. Weil das wirkt ja ziemlich eng am Haus. Ja, das sieht eigentlich so aus, als würde sie auf einem Hinterhof wohnen, im Erdgeschoss. Genau. Das tut sie nämlich nicht. Genau, aber es macht nichts, denn diese Szene ist so unfassbar gut. Ja, das wirklich Spaß. Ist wirklich witzig. Ja, dann kommen wir mal zu deinem Top-Outfit in der Folge. Okay, du wirst mich hassen, das weiß ich jetzt schon. Oh, oh. Mein Top-Outfit ist Miranda, wenn sie zum Streichen vorbeikommt. Die Latzhose mit dem Rip-Unterhemd drunter. Das ist oh so mein Justin Gott. Bieber. Das ist so cool. Das ist mein worst Outfit. Ich mach das! Und das oh mein Gott. Oh mein Gott. Dann ist dein bestes Outfit bestimmt mein worst Outfit, nämlich David Bowie in rosa. Echt? Ich liebe dieses T-Shirt. Okay, wir sind komplett anderer Meinung. Das ist das großartigste Shirt überhaupt, echt. Ich liebe es. Du meinst was in der ganzen Staffel? Nein. In der Folge. Und ich jedes Mal, wenn ich die erste Staffel gucke, freue ich mich auch wieder auf dieses T-Shirt. Echt? Wirklich? Und, ja, und auch auf diese Szene mit dieser Eierschalenfarbe. Ja, die Szene ist super. Eierschal? Ja, nee, welche Farbe cool? ist denn da? Eierschale, genau. Und das sehr sofort. Und ich konnte mich da sogar noch dran erinnern, dass Big dann tatsächlich die Farbe erkennt. Ja, und das finde ich total, also das ist ein interessantes Zeichen, finde ich. Genau, wahrscheinlich ist er schwul. Nein, bestimmt nicht. Aber er hat die Farbe erkannt. Ja, das stimmt schon, ja. Aber nee. Spiele ich nicht Klischees. Ich glaube, er hat sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, mit seinen Innenausstatter zu planen, was für eine Farbe irgendwo hinkommt. Und deswegen kennt er sich ein bisschen damit aus. Ja, manchmal hat man den Eindruck, als sei seine Lässigkeit nur so aufgesetzt, oder? In Wirklichkeit plant er immer alles total. Ja, ja. Steht er zufällig vor der Tür. Ich dachte, ich guck mal vorbei. Ja, genau. Und das ist halt so komisch. Und wenn man ihn tatsächlich dann überrascht, so wie Carrie ihn überrascht hat in der Folge, wo sie dann total notgeil war, nachdem sie die Nachbarn beim Vögeln zugeguckt hatte, da ist er so ein bisschen außer der Spur und er hatte auch keinen Bock, weil er eigentlich Boxen gucken möchte. Und das ist auch so eine Sache, also die verstehe ich dann nicht. Und dann auch, wie Carrie sich dann verhält. Und darüber müssen wir auch nochmal reden, diese paar Sekunden warten, nachdem sie rausgegangen ist, ob er ihr nachläuft. Ja. Und das habe ich halt auch immer im Kopf. Jedes Mal, wenn ich mich streite oder so. Ach, das machst du? 21, 22, nein, 23. Ja, mache ich tatsächlich. Gib's zu. Bei mir dauert das genau so lange, bis ich wieder ausgeglichen bin. Nee, bei mir, also ich bin tatsächlich, wobei ich dann nochmal bis drei zähle. Und aber ich bin dann nicht passiert. Nee, wenn ich Türen zuschlage, sind Türen auch zu. Dann bin ich auch weg. Auf jeden Fall. Da möchte ich auch nicht, dass mir irgendjemand hinterherläuft. Ich auch nicht. Und dann komme ich eine halbe Stunde später wieder zurück und entschuldige mich, weil es war alles mein Fehler. Oh Gott. Nee, ich habe nie Schuld. Aber gut, du hast noch gar nicht verraten, welches Worst-Outfit du hast. Doch, hatte ich dir schon gesagt. Mein Worst-Outfit ist das rosa David Bowie-T-Shirt. Tatsächlich. Oh mein Gott. Ja, mir ist sonst nichts aufgefallen und ich fand das irgendwie, aber zum Streichen geht's. Okay, aber dir ist nicht diese komische Yogameister-Silberjacke, die total 90s ist, aufgefallen? Wo er in einem Café sitzt mit Samantha? Ja. Doch, Doch, war die auch furchtbar. Ja, aber nein. Furchtbar. Die war sehr ravish. Ja, aber nee, also Miranda hat definitiv gewonnen bei mir. Das war so schön. Es war wirklich ein sehr früher Justin Bieber. Ah, furchtbar, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ja, dann kommen wir auch schon weiter zu den Zitaten. Was ist dein Lieblingszitat in dieser Folge? Mein Lieblingszitat war, als Big zum Schluss zu Besuch kommt und sie rausgucken und er dann... Weißt du eigentlich, dass direkt vor deinem Fenster ein Pärchen am Bumsen ist? Ach ja? Ist mir noch nie aufgefallen. Nachdem irgendwie 80% der Folge sich darum drehten, dass alle vor diesem Fenster stehen. Den Satz fand ich sehr lustig. Ja, das war großartig. Ich musste auch lachen. Ich habe ihn tatsächlich jetzt mehrmals geguckt. Und ich fand das auch immer wieder schön, dieses, ach wirklich? Nee, also das ist mir jetzt überhaupt nicht aufgefallen. Zumal sie da seine Lässigkeiten mal imitiert. Das ist ganz nett. Ja, das stimmt. Da ist sie mal wirklich so diejenige, die das so unter Kontrolle hat. Das finde ich echt großartig. Ja, mein Lieblingszitat ist relativ am Anfang, wo sich dann Carrie so ein bisschen ausheult über Bigs Perfektion und dass sie ja halt nie die Perfekte sein wird. Da sagt sie dann... Er ist so ein perfekter Mann und er läuft immer in seiner perfekten Wohnung rum, trägt perfekte Anzüge und ist perfekt, perfekt, perfekt, perfekt. Und ich bin das Mädchen, das furzt. Das war wirklich gut. Das war echt eine sehr, sehr schöne Szene. Ja, dann kommen wir auch schon zur Bewertung. Wie viele Stanfalls vergibst du für die Folge? 3 von 3. Bin ich komplett bei dir. Ich habe wirklich gelacht. Ja, immerhin sind wir dann da einer Meinung und nicht nur bei den Outfits überwerfen wir uns. Genau. Ja, das war's dann schon. Das war die Folge Nummer 11, die große Dürre. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Nils. Tschüss, Chris.